Liebe Billardfreunde, ich melde mich live vom Finale im Puddingpool-Billard, wo es gerade zum ersten Skandal des Tages kommt. Graf Giselherr Geisbart aus Gunzenhausen wurde wiederholt dabei ertappt, wie er den, heute wird in Ananaspudding gespielt, wie Giselherr den Pudding vom Tisch genascht hat, um leichter einlochen zu können. Gelbe Karte und Freistoß für Freiherr Zinnobert Zange aus Aluminium. Schwierig, sehr schmierig. Aua, abgerutscht bis zum Ellbogen versinkt der Lokalmatador im Pudding. Das erinnert an den misslungenen Auftritt von Schmiroslav Sülzklibber. Aber Zinnobert wäre nicht Zinnobert, wenn er da nicht wieder rauskäme. Stoß, eingelocht. Der Ball Nummer 5 kullert direkt in eine Scheibe Ananas hinein. Jetzt peilt er die 6 an. Stoß, das spritzt. Die Kampfrichter wischen sich die Puddingspritzer vom Jackett. Nein, keine Panik, alles abwaschbar. Aber zu kurz. Der Ball bleibt mitten in der Pampa, Pampe liegen. Ja. Und während die Helfer kochenden Pudding in einem Kessel heranschleppen, blicken wir kurz auf die Tabelle, die leider auch nicht mehr zu erkennen ist. Der Tisch ist wieder bespielbar. Giselherr ist am Stoß. Geschickt lenkt er die Kampfrichter ab, um nochmal schnell den Mund vollzunehmen. Er zielt mit prallen Backen. Er hustet. Ich glaube, er hat versehentlich einen der Bälle mit verschluckt. Giselherr läuft schon leicht bläulich an. Er sinkt zu Boden und wälzt sich in dem fast erkalteten Pudding. Im Fallen hat er noch einen ordentlichen Schwall Frischpudding mit hinuntergerissen, der ihm auch noch sein Helmvisier zukleistert. Der Linienrichter winkt dem Sanitäter. Das bedeutet leider das Aus für den sympathischen Gunzenhausener. Ja, und hier kommt die Entscheidung der Punktrichter. Zinnobert Zange aus Aluminium ist Sieger des Finales und darf von nun an die goldene Quarkschüssel auf dem Kopf tragen. Ich gratuliere und gebe zurück in die Sendezentrale.